Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 611, an Goethe, Jena, den 25. Juni 1799. Ich fürchte, dass Sie es diesen paar Zeilen ansehen werden, wie penibel es mir jetzt geht. Mein Schwager ist hier mit meiner Schwester. Er ist ein fleißiger, nicht ganz ungeschickter Philister, 60 Jahre alt, aus einem kleinstädtischen Ort, durch Verhältnisse gedrückt und beschränkt, durch hypochondrische Kränklichkeit noch mehr darniedergebeugt, sonst in neueren Sprachen und in der deutschen Sprachforschung, auch in gewissen Literaturfächern nicht unbewandert. Sie können denken, wie wenig Konversationspunkte es da zwischen uns gibt und wie übel mir bei den wenigen zumute sein mag. Das Schlimmste ist, dass ich in ihm eine nicht ganz kleine und nicht einmal verächtliche Klasse von Lesern und Urteilern repräsentiert finde, denn er mag in Meiningen, wo er Bibliothekar ist, noch vorzüglich sein. Diese ganze imperfektible, enge Vorstellungsweise könnte einen zur Verzweiflung bringen, wenn man etwas erwartete. Übrigens raubt mir dieser Aufenthalt, der bis auf den Sonntag dauert, einen großen Teil meiner Zeit und alle gute Stimmung für den Überrest. Ich muss diese Woche rein ausstreichen aus dem Leben. Was der Sammler für eine Wirkung machen wird, bin ich in der Tat neugierig. Da man einmal nicht viel hoffen kann zu bauen und zu pflanzen, so ist es doch etwas, wenn man auch nur überschwemmen und niederreißen kann. Das einzige Verhältnis gegen das Publikum, das einen nicht reuen kann, ist der Krieg, und ich bin sehr dafür, dass auch der Dilettantism mit allen Waffen angegriffen wird. Eine ästhetische Einkleidung, wie etwa der Sammler, würde diesem Aufsatz freilich bei einem geistreichen Publikum den größeren Eingang verschaffen, aber den Deutschen muss man die Wahrheit so derb sagen als möglich, daher ich glaube, dass man wenigstens den Ernst auch in der äußeren Einkleidung vorherrschen lassen muss. Es fänden sich vielleicht unter Swifts Satyren Formen, die hiezu passen, oder müsste man in Herders Fußtapfen treten und den Geist des Pantagruel zitieren. Wahrscheinlich bringe ich meine Gäste auf den Sonntag selbst auf die nächste Station nach Weimar und bleibe dann wohl die zwei folgenden Tage dort, wo ich sie, trotz des Getümmels, doch einige Stunden zu sehen hoffe. Auch ich freue mich herzlich auf unser hiesiges Zusammensein. Die Frau grüßt Sie bestens. Leben Sie bis dahin recht wohl. SCH